Zweiter Tag. Ich frühstückte gemeinsam mit Hekuba, doch konnte ich mich nicht recht auf ein Gespräch einlassen. Zu sehr kreisten meine Gedanken. Ich überlegte, wie ich das Interview fortführen könnte. Und je mehr ich darüber nachdachte, desto mehr Fragen warfen sich auf. Dinge, über die ich mehr erfahren wollte. Hekuba bemerkte meine Abwesenheit und sagte irgendwann, ich müsse mich auf Tekas einlassen. Es werde sich alles von selbst ergeben. Dennoch zog ich mich nach dem Frühstück zurück und versuchte, meine Gedanken zu ordnen. Ich notierte mir Fragen und erarbeitete ein Interviewkonzept, einen Rahmen, nach dem ich vorgehen konnte. Erst zur Mittagszeit erklomm ich den Hügel und schon bald saß ich wieder gemeinsam mit Tekas an dem gestrigen Platz. Die Sonne brannte heiß vom Himmel. Ich blickte in meine Notizen und stellte die erste Frage. Was setzen Sie an die Stelle eines allmächtigen und allwissenden Gottes? Tekas wirft einen kurzen Blick auf meine Papiere und ein Lächeln breitet sich in seinem Gesicht aus. Lass uns schwimmen gehen, sagt er. Ich wundere mich. Schwimmen? Tekas erhebt sich und macht eine einladende Geste. Ich folge ihm. Gemeinsam wandern wir einen staubigen Trampelpfad ins Tal hinunter zwischen Kirschlorbeer und Beerenklau. Der Weg geht steil und Baumwurzeln drücken sich hier und da aus dem Boden. An einer Stelle gerate ich ins Straucheln, doch Tekas fängt meinen Sturz ab. Unten im Tal wartet ein längerer Fußmarsch auf uns. Wir spazieren unter Eichen, Buchen, Fichten und die Sonne wirft orangefarbene Flecken auf den Boden. Umgestürzte Stämme liegen verstreut zwischen den Bäumen, chaotisch im vertikalen Raster. Der Schatten ist angenehm kühl, kein Wind geht durch die Zweige, nur das Zwitschern der Vögel erfüllt die Luft. Ein vielstimmiger Gesang, während der Boden dumpf unter unseren Schritten widerhallt wie eine gewaltige Basstrommel. Tekas ist voller Begeisterung. Fast scheint es mir, als wäre er ebenfalls aus einem fremden Land angereist und würde nun diese Natur zum ersten Mal sehen. Mal bleibt er stehen und bewundert Pflanzen, Blätter, Blüten, mal geht er voran mit großer Freude an der Bewegung. Er erscheint heiter, fast ausgelassen. Als wir den See erreichen, zögert er keine Sekunde und wirft sich juchzend ins Wasser. Ich stehe eine Weile am Rand und blicke ihm nach. »Komm«, ruft er und winkt zu mir herüber. Sein kleiner Kopf wippt über der glatten Fläche. Große konzentrische Kreise gehen von ihm aus. »Es ist herrlich!« Dann deutet er zu einigen Felsen, die hinten wie eine kleine Insel aus der Mitte des Sees ragen. Ich ziehe mir Schuhe, T-Shirt und Hose aus und warte in das Wasser, um Tekas zu folgen. Während wir schwimmen, beginnt er über seine Lehre zu sprechen. Am Abend werde ich das Gespräch zu rekonstruieren versuchen. Ich glaube nicht an einen allmächtigen und allwissenden Gott. Ich glaube an eine Struktur des Universums, eine Energie, an Materie und Schwingung, an eine grundlegende Kraft, die darin wirksam ist, was die Physiker die Grundkräfte nennen, die Gravitation, die schwache und starke Kernkraft, die elektromagnetische Kraft. Derlei Kräfte verursachen die Geschehnisse im Universum. Sie bewirken, dass Atome entstehen, Teilchen, Wellen, Rhythmen, dass sich aus Gaswolken Sterne bilden, dass Sterne explodieren und Elemente ins All schleudern, dass Sterne zusammenfallen, Löcher aufreißen, Galaxien entstehen, Sonnen um die Zentren von Galaxien kreisen und Planeten um Sonnen. Das Prinzip, das diesen Kräften zugrunde liegt und die Kräfte, die dieses Prinzip aufrechterhalten, darin sehe ich das Göttliche. Aber diese Vorgänge im All sind doch nur ein sinnloses Walten. Wie kann man da von etwas Göttlichem sprechen? Nun, diese Vorgänge sind auf der anderen Seite wohl geordnet, denn die Kräfte sind so weit gegeneinander ausbalanciert, dass das Universum erhalten bleibt, dass da etwas ist und nicht nichts, dass in allem das eine wirkt und dennoch alles verschieden ist, die atemberaubende Vielfalt, Möglichkeiten, Konstanz und Veränderung, Energie. Dein Eindruck der Sinnlosigkeit entsteht aus dem Missverständnis, dass etwas Göttliches auch allwissend und allmächtig sein müsse. Die Allkraft liefert die Grundlage. Sie ist das Prinzip, nach dem Atome und Galaxien entstehen. Und sie ist Atom und Galaxie selbst. Aber sie richtet und gebietet nicht. Sie ist zwar der Urgrund alles Seins, aber sie hat kein Bewusstsein. Mit ruhigen Zügen schwimmt Tekas voran. Das Wasser ist kalt und seidig glatt. Das Licht funkelt auf den Wellen. Wir erreichen die Felsen. An einer Seite ist es möglich, aus dem Wasser zu klettern. Die Steine sind heiß. Auf einem legen wir uns nieder und lassen uns von der Sonne trocknen. Ich denke lange nach. Diese Allkraft ist ein Prinzip? Sie ist das Sein und das Prinzip des Seins. Das eine lässt sich nicht von dem anderen trennen. Es kann nichts geben, kein Teilchen, keine Energie, kein Etwas, wenn es nicht auch ein Prinzip für dieses Etwas gibt. Es muss etwas geben, was etwas zu etwas macht, sonst gäbe es nichts. Ein Teilchen muss einen Aufbau haben, einen Zusammenhang, eine Struktur, sonst wäre es kein Teilchen. Umgekehrt kann es kein Prinzip von etwas geben, wenn es nicht etwas gibt. Das Prinzip von etwas und das Etwas sind ein und dasselbe. Und so ist in jedem Geistigen etwas Materielles enthalten und in jedem Materiellen etwas Geistiges, weil es da ist, weil es Prinzipien enthält. Aber sie sagten, die Allkraft sei unbewusst. Ja, die Allkraft ist unbewusst, aber sie ist nicht chaotisch. Aus der reinen Energie des Urbeginns entstand das Sein und mit dem Sein entstand die Struktur des Seins. Es entstanden Formen, Gebilde, Muster, Verbindungen. In der Allkraft liegt kein bewusstes Wirken, sondern ein Wirken aus sich selbst heraus. Dieses Wirken folgt einer Struktur und beruht gleichzeitig auf Zufällen. Und in diesem unbewussten Wirken liegen Möglichkeiten. Die Möglichkeit, dass Leben entsteht. Die Möglichkeit, dass ein Bewusstsein entsteht. Das Leben entsteht aus dieser Naturkraft heraus? Im Universum kann es nichts geben, was nicht in den Möglichkeiten des Universums enthalten ist. Und so ist auch das Leben ein Prinzip der Allkraft. Das Leben kann nur zufällig entstehen, bewusstlos, aus sich selbst heraus, unter bestimmten Bedingungen. Und gleichzeitig kann es nicht zufällig entstehen, sondern nur als ein Prinzip des Universums. Das verstehe ich nicht. Das Leben ist da, damit ist viel gesagt. Es hat sich hier auf der Erde geformt und gleichzeitig wurde es geformt. Es wurde geformt, weil es möglich war, dass es sich formen konnte, weil es das Prinzip des Lebens gibt. Zum Leben gehört mehr, als dass sich Kohlenstoffverbindungen oder Aminosäureketten bilden. Die erste lebende Zelle musste sich überhaupt erst zu einer Zelle formen. Sie muss sich von ihrem Umraum abgegrenzt, muss eine Zellwand entwickelt haben und Zellorgane, die miteinander in Beziehung stehen. Sie musste als autonomes, eigenständiges System funktionieren. Dafür benötigte diese erste Zelle bereits zu Beginn die Fähigkeit, Energie zu gewinnen, zu speichern, zu verarbeiten. Und sie brauchte das Vermögen, sich zu erhalten, zu verteidigen und zu vermehren. Es mussten also für dieses erste Leben zur gleichen Zeit vielerlei Bedingungen erfüllt sein. Zufälle haben es ermöglicht, dass sich diese Zelle zu einer Zelle formen konnte. Und gleichzeitig war ihr das Prinzip des Lebens bereits eingeschrieben. Aber die Wissenschaft versucht doch zu beweisen, dass Leben auch im Labor entstehen kann. Nun, wenn Wissenschaftler beweisen, dass das Leben aus chemischen und physikalischen Prozessen heraus entsteht, so sehe ich keinen Widerspruch. Denn in den chemischen und physikalischen Prozessen wirkt ja die eine Kraft. Diese Kraft, die das Universum erschaffen hat, die den Naturgesetzen zugrunde liegt, die Atome und deren Zusammenspiel ermöglicht. Diese Kraft enthält auch die Möglichkeit, dass Leben entsteht. Das Prinzip des Lebens ist dem Universum eingeschrieben. Die Möglichkeit des Lebens ist bereits in den Schwingungsverhältnissen der Quanten enthalten. Und wo die Bedingungen zur Entstehung von Leben ausreichen, da entsteht Leben, so wie Kristalle wachsen. Demnach könnte es auch außerirdisches Leben geben. Es ist zumindest nicht unwahrscheinlich, und wenn es außerirdisches Leben gibt, so sind wir mit ihm verwandt, denn alles entstammt derselben Kraft. Lange denke ich nach und plätschere mit den Füßen im Wasser. Tikas lächelt. Er macht eine Handbewegung, so als wolle er sagen, wir können auch über etwas anderes sprechen. Aber ich schüttle den Kopf. Ich möchte, dass Tikas seinen Standpunkt weiter erläutert und weil ich nicht weiß, was ich sagen soll, versuche ich es mit einer Zusammenfassung. Es gibt also die unbewusste Allkraft, sage ich. Und diese Allkraft hat das Universum erschaffen und erhält es aufrecht. Und in ihr liegt bereits das Lebensprinzip, das sich zum Beispiel auf der Erde verwirklicht hat? Ja, und deshalb sieht das Leben auf unserem Planeten so aus, wie es aussieht, weil es nicht von einem absoluten Geist gesteuert wird. Die Allkraft liefert das Prinzip des Lebens. Davon ausgehend aber organisiert und entwickelt sich das Leben von allein. Mit Fortschritten und Rückschlägen, mit Notwendigkeiten und Zufällen, geordnet und chaotisch, nach den Bedingungen, die der Lebensraum Erde ermöglicht. Vom Archaikum bis heute, von den Einzellern über die Saurier bis zum Menschen. Es ist nicht leicht, darüber verständlich zu sprechen, denn wenn ich sage, dass sich das Leben von allein entwickelt, so ist es ja trotzdem nicht losgelöst von der Allkraft. Im Gegenteil, es ist ja diese eine Kraft, die hier waltet. Das alles geschieht nach ihren Prinzipien, nach ihren Bewegungs- und Erhaltungskräften. Aber es geschieht eben nicht nach einem vorgefertigten Plan, sondern aus sich selbst heraus, bewusstlos.